Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Frau Shahin. Ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit unterbrechen. Sind Sie damit einverstanden? Okay, ja. Okay. Zunächst benötige ich Ihre persönlichen Daten. Wie heißen Sie? Ich heiße Elena Stückemann. Stückermann, können Sie kurz Ihren Nachname kurz buchstabieren? Ja, Stückemann. Stückemann. Stückermann, okay. Wie alt sind Sie, Frau Stückermann? Ich bin 36 Jahre alt. Wie ist Ihr Geburtsdatum? 12. März 1990. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,68 Meter groß und ich wiege 60 Kilo. 60 Kilogramm. Okay, Frau Stückemann, was führt Sie heute zu uns? Ja, ich habe seit ungefähr 12 Stunden Bauchschmerzen. Am Anfang waren die Schmerzen so um den Bauchnabel herum und sind dann aber in den letzten Stunden mehr so in den rechten Unterbauch, gezogen. Okay, also am Anfang war um Nabel herum. Ja. Okay. Und jetzt ist es am rechten Unterbauch. Ja. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 6. Können Sie die Schmerzen aushalten oder brauchen Sie dringend Ja, die etwas? kann ich noch aushalten. Okay, Ja. haben Sie schon etwas dagegen eingenommen? Nein, bis jetzt nicht. Okay. Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben, Frau Stückemann? Also der Schmerz ist dauerhaft und mehr Okay. drückend. Dauerhaft und drückend. Haben Sie schon einmal ähnliche Beschwerden unter ähnliche Beschwerden gelitten? Nein, das habe ich noch nie gehabt. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Nein. Nein. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen? Also übel ist mir schon, aber bisher habe ich kein Erbrechen. Kein Erbrechen. Nee. Fühlen Sie sich fiebrig oder haben Sie Fieber? Vielleicht haben Sie es gemessen. Ich habe Fieber gemessen vor 2 Stunden. Da hatte ich so etwas über 38,3. Okay, es war 38,3. Leiden Sie auch unter Schüttelfrost oder Nachschweiß? Nein. Haben Sie Herzrasen oder Herzstolpern? Nein. Okay, haben Sie Schwierigkeiten mit Wasserlassen oder Stuhlgang? Wasserlassen ist in Ordnung. Mein letzter Stuhlgang war, schätze ich, so vor einem Tag, gut vor einem Tag. Ich habe auch sonst immer regelmäßig Stuhlgang, da habe ich keine Probleme mit. Nein, also so eine Durchfall oder Verstopfung, ein Nein, schwieriges Stuhl. habe ich nicht. Okay. Okay, super. Wie ist Ihr Appetit, Frau Stückemann? Normalerweise ist der Appetit gut, aber seitdem ich jetzt die Bauchschmerzen habe, habe ich nicht viel gegessen, weil mir ist ja auch etwas übel. Da ist mein Appetit jetzt nicht gut. Okay, seit gestern haben Sie keinen Appetit. Stücke, man gibt es vielleicht ein bestimmter Auslöser für die Schmerzen? Also haben Sie sowas bemerkt, vielleicht nach einem bestimmten Nahrungsmittel haben die Schmerzen aufgetreten? Ich habe keine Erklärung dafür. Kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Nicht bemerkt. Okay. Gibt es an den betroffenen Seite Hautveränderungen? Nein. Vielleicht Juckreiz, Hautveränderung, Nein. Überwärmung. Nein, habe ich nicht. Okay. Ist Ihre Schlaf Schlafen Sie gut, Frau Stückermann? Normalerweise schlafe ich ganz gut. Ich habe einen stressigen Beruf. Da ist es manchmal etwas wechselhaft. Aber letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen, weil ich da die Schmerzen hatte. Also wegen die Schmerzen, ja, ich kann es verstehen. Sie haben auch nichts dagegen eingenommen. Was machen Sie als beruflich, Frau Stückermann? Ich bin Lehrerin. Okay, es ist stresshaft. Stressig. Ist bei Ihnen chronische Erkrankungen bekannt? Also ich habe eine Fruchtzuckerunverträglichkeit. Seit einigen der Jahren ist das bekannt. Aber ich halte eine Diät und vermeide fruchtzuckerhaltige Sachen, Speisen, und damit geht es mir ganz gut. Das ist gar Also nicht schlecht. Fruchtzucker, okay. Sie, meinen Sie, also Fruchtzucker, okay. Fruchtzucker, ja. Und ich hatte als junge Erwachsene, da war ich, glaube ich, 23 Jahre alt, da wurde ich häufiger ohnmächtig und habe das Bewusstsein verloren. Und da hat man festgestellt, dass ich Herzrhythmusstörungen habe. Und ich habe dann einen Herzschrittmacher bekommen mit 23. Und seitdem ich den habe, geht es mir gut. Okay, mit 23, dann haben Sie Herzschrittmacher bekommen. Ja. Sonst haben Sie keine Vorerkrankungen. Ist bei Ihnen keine Sonst Vorerkrankung habe ich keine bekannt? Vorerkrankung. Nee. Okay, außer diese Herzrhythmusstörung. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, als Kind, da war ich 10 Jahre alt, da wurde ich am Leistenbruch operiert. Auf der linken Seite Leistenbruch. Und mit 20 Jahren hatte ich einen kleinen Fahrradunfall. Habe ich meinen Knöchel gebrochen. Am linken Sprunggelenk ist mein Außenknöchel gebrochen und das musste operiert werden. Außenknöchel, okay, Sprunggelenk. Welche Seite haben Sie gesagt? Links. Links, das ist auch links. Hier. Okay, wie Fahrradunfall haben Sie gesagt schon. Ja. Okay, alle beide Operationen sind komplikationslos verlaufen. Ja. Ah, super, super, toll. Frau Stückermann, gibt es Medikamente, besondere Medikamente, die Sie regelmäßig oder bei Bedarf einnehmen? Nein, ich nehme Nein. keine Medikamente ein. Auch Auch nicht kein. bei Bedarf. Ich nehme selten Schmerzmittel ein oder so. Ganz selten. Selten. Ja. Okay, das machen wir ja alle schon. Rauchen Sie, Frau Stückemann? Nein. Super. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke mal ein Glas Wein, so am Wochenende vielleicht, insgesamt am Wochenende 2 Glas Wein. Wochenende 2 Gläser Wein, okay. Also kann man sagen, gelegentlich. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage, Frau Stückemann, aber bitte nehmen Sie es nicht persönlich an. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Ah, super. Treiben Sie Sport regelmäßig oder treiben Sie Sport? Ja, ich bin auch in der Schule Sportlehrerin. Ah. Da habe ich dann auch schon meine Bewegung und manchmal, wenn ich Zeit habe, dann jogge ich auch. Vielleicht einmal pro Woche, aber sonst mache ich eben auch in der Schule viel Schulsport. Okay, also sie bewegen sich jeden Tag. Ja. Ja. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich glaube schon, dass ich die ausreichenden Impfungen habe. Wir haben jetzt in letzter Zeit keine Fernreisen gemacht oder so. Da braucht man jetzt keine Spezialimpfungen, aber die Impfungen hier für Europa, die habe ich alle, die notwendigen. Ah, okay. Also Sie haben schon gesagt, dass Sie in letzter Zeit keine Fernreisen gemacht haben. Also schon in letzten 6 Monaten sind Sie schon verreist oder Da wo war ich nur verreist? einmal in Spanien, und auch einmal in Italien, aber sonst nicht. Okay, also Sie waren innerhalb der Europäischen Union. Ja. Ja. Frau Stückemann, ist in Ihrer Familie chronische Erkrankungen bekannt? Also mein Vater, der ist im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Ah, es tut mir leid zu hören. Ja, da war er 66 und der hatte vor 10 Jahren hatte mein Vater Prostatakrebs. Und das wurde operiert seinerzeit und bestrahlt. Aber davon hat er sich gut erholt. Das war dann ein gutes Ergebnis. Aber wie gesagt, am Herzinfarkt ist er verstorben. Und die Oh, Mutter? es tut mir leid. Ja, die Mutter ist 63 Jahre alt. Die hatte vor 3 Jahren Eierstockkrebs. Und Okay. das wurde auch operiert und sie bekam anschließend Chemotherapie. Die Nachsorgeuntersuchungen sind bisher, so wie sie mir das berichtet, gut verlaufen. Ich habe Ja, dann noch. sie ist jetzt gut. Ja, das ist bisher ist das gut verlaufen. Die Ah. Kontrollen waren alle gut bisher. Ah, super. Ich habe noch eine Schwester, die ist 36 Jahre alt, die hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Und muss da Sechsunddreißig. ein Medikament nehmen. Aber ich kann es Ihnen nicht genau sagen, was sie nimmt, weil sie lebt in einer anderen Stadt. Okay, das müssen Sie auch nicht wissen. Es gibt ja nicht viele Medikamente. Nicht so viele Auswahl bei Schilddrüsenunterfunktionen. Wie alt war Ihre Schwester? Meine Schwester ist jetzt 36. 36. Und die Schilddrüsenunterfunktion ist vielleicht bekannt seit 5 Jahren. Ja. Und Sie sind auch 36 Jahre alt? Also meine Schwester ist ein Jahr älter als ich. Also meine Schwester ist dann 37 Jahre alt und ich bin jetzt gerade 36 geworden im März. Ah, okay, falls ich noch nicht den Geburtstag dieses Jahr gehabt habe. Ja. Ja, kann man sagen, sie ist immer noch 36. Diagnose. Okay, Frau Stückemann, bekommen Sie Ihre Regelblutungen regelmäßig? Ja, das ist so eine Sache. Also normalerweise bekomme ich die regelmäßig, aber die letzte Periode war vor 7 Wochen. Die ist jetzt Aha. etwas überfällig und ich wollte eigentlich jetzt nächste Woche zu meiner Gynäkologin und das abklären lassen. Okay, kann es sein, dass Sie schwanger sind? Das kann theoretisch sein, ja. Das kann theoretisch sein. Also nehmen Sie Pille ein für Verhütung oder? Nein, nein, Sie nehmen. wir verhüten mit Spirale eigentlich. Okay. Wie ist Ihr Familienstand, Frau Verheiratet? Stückermann? Ja. Sie sind verheiratet. Haben Sie schon Kinder? Ja, eine Tochter. Hm. Eine Tochter, die ist 5 Jahre alt. Okay, sehr schön. Ist sie gesund? Ja. Ah, super. Und Sie sind schon Lehrerin. Okay, also wir werden auch natürlich die Schwangerschaft auch kontrollieren. Ja, möchten Sie noch etwas hinzufügen, Frau Stückermann? Nein, ich glaube, es ist soweit alles besprochen worden. Ja, also ich wollte noch etwas fragen, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Das eine Auslöser. Ja, das fällt mir jetzt nicht ein. Wenn es mir einfällt, kann ich während der körperlichen Untersuchung noch nachfragen. Ja, okay. Ja, kann man schon so machen. Gut. Ja. Gut, ja, also Frau Stückemann, ich muss jetzt meinem Oberarzt Bescheid geben. Dann kurz komme ich wieder zurück, um die körperlichen Untersuchungen und die andere, also Verfahren durchzuführen. Ich komme wieder gleich zurück. Okay, Okay? das können wir so machen. Gut, danke. Dann haben Sie jetzt etwas Zeit, sich vorzubereiten, die Patientensprache zu übersetzen. Kolleginnen und Kollegen, heute Abend sind es ja recht viele, haben vielleicht noch eine Frage oder Ja, ergänzende Fragen. ich mache das. Also man könnte natürlich jetzt eine kurze Zusammenfassung machen, noch am Ende dieser Anamnese und kurz sagen, Frau Stückemann, ich möchte kurz zusammenfassen, und Sie können mich gerne korrigieren, wenn ich etwas nicht richtig sage. Sie sind hier zu uns gekommen, weil Sie seit ungefähr 12 Stunden, Bauchschmerzen haben. Diese Bauchschmerzen haben um den Nabel herum angefangen und sind in den letzten Stunden mehr in den rechten Unterbauch gezogen. Die Schmerzen strahlen nicht aus. Sie haben etwas erhöhte Temperatur bzw. Fieber gemessen mit 38,3. Wo haben Sie gemessen? Oral. Patientin hat oral gemessen. Sie haben etwas Übelkeit, aber kein Erbrechen. Solche Schmerzen haben Sie bisher noch nie gehabt. Und sonst fühlen Sie sich eigentlich ganz gesund. Sie haben berichtet, dass Sie an chronischen Erkrankungen eine Fruchtzuckerunverträglichkeit haben. Und Sie haben seit dem 23. Lebensjahr einen Herzschrittmacher wegen Herzrhythmusstörungen und Ohnmachtsanfällen, die Sie damals hatten. Das wäre so erstmal die wesentlichen Dinge, die man vielleicht zusammenfassend am Ende nochmal sagen kann. Ne? Man muss jetzt nicht alles nochmal wiederholen, wie die Familienanamnese oder alle Operationen. Und dann kann Frau Stückemann sagen, ja, das stimmt so. Oder dass sie vielleicht, sonst fällt ihr vielleicht doch etwas ein. Das ist manchmal auch wichtig, dass der Patientin vielleicht noch ein etwas Wichtiges einfällt. Aber die Patientin sagt, nein, das ist alles so korrekt und das wäre noch ein Vorschlag, wenn Sie Zeit haben, nicht? In der Anamnese. Ja, das möchte ich, das wollte ich jetzt fragen. Also, wenn Ja, ich immer noch übrig Zeit habe. die Zeit läuft jetzt erst, glaube ich, in einer Minute ab, was ich hier oben in der Ja. laufenden Uhr sehe. Das ist immer ganz praktisch für mich. Ja, Gut, für gibt uns es von auch. den Kolleginnen und Kollegen noch andere, gäbe es noch andere Fragen? Ja, Sie haben schon auch für mich die Vorstellung gemacht. Ja. Ich habe aber noch keine Fachbegriffe benutzt. Ja. Also die Kolleginnen und Kollegen sind offenkundig zufrieden mit Ihnen, mit Ihrer Befragung, sodass jetzt offenkundig keine weiteren Fragen mehr. Ja, darf ich? Ja, bitte, ja, bitte. Haben Sie bemerkt, etwas Ihre Beschwerden lindert oder verstärkt? Also ich darf nicht auf den Bauch draufdrücken. Druck ist Okay. nicht gut auf dem Bauch. Oder wenn ich habe versucht, eine etwas engere Hose, einen Gürtel zu tragen, das ist nicht gut. Druck ist nicht gut. Am besten, ich habe mich am besten lieber auf das Sofa gelegt, auf den Rücken, und habe mich ruhig verhalten. Das ist das Beste. Ja. Haben Sie Schmerzen seit 2 Stunden, richtig? Seit 12 Stunden. 12. 12, ha, verzeihen, ich Zwölf habe. Stunden, ja. Ja, Und okay. am Anfang war der Schmerz am Bauchnabel und ist Ja. dann in den rechten Bauch, Unterbauch gezogen. Okay, danke. Mhm. Darf ich fragen, sind die Ja. Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Erste Frage. Langsam. Langsam, okay. Und leiden Sie unter vaginalem Ausfluss? Nein, habe ich nicht beobachtet. Okay. Haben Sie unter Bauchschmerzen vor und während der Periode? Nein, eigentlich nicht. Da habe ich eigentlich keine Probleme mit. Okay, danke schön, war das. Ja. Darf ich? Ja, bitte. Haben Sie in den letzten 6 Monaten ungewollt ab oder zugenommen? Nein, ich habe mein Gewicht, glaube ich, gehalten. Da ist mir nichts aufgefallen. Danke. Haben Sie erbrochen? Nein, ich habe nur Erbrecht? Übelkeit Nur habe ich, nicht übel, ja. aber kein Ja, kein Erbrechen. Erbrechen. Haben Sie Vollegefühl aufstoßen bemerkt? Nein, nein, ist mir nicht aufgefallen. Ist diese Schmerzen erste Mal oder Ja. haben Sie früher ähnliche Beschwerden? Nein, diese Schmerzen kenne ich nicht. Die habe ich so noch nie gehabt. Gut, ich lasse Sie jetzt mal noch einige Minuten alleine, dann können Sie sich besser konzentrieren. Und ich Herr komme gleich. Niedersig, Ja. Entschuldigung, ich Ja. habe andere Frage außer Ja. diesem Falle. Soll Ja. ich jetzt fragen oder nach der Vorstellung fragen? Machen wir lieber nach der Vorstellung. Okay, Ja? danke. Ja. Gut, bis gut. Hallo, schönen guten Tag, Herr Dr. Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde Sie gerne vorstellen, falls Sie Zeit haben. Ja, habe ich. Ja. Also die 36-jährige Frau Elena Stückemann ist 1,68 Meter groß und wiegt 60 Kilogramm. Frau Stückemann stellte sich heute bei uns wegen seit 12 Stunden bestehenden, dauerhaften, langsam aufgetretenen, drückenden rechten Unterbauchschmerzen vor. Sie berichtet, dass die Schmerzen um den Umbilikus angefangen haben und seit nach 6 Stunden zur rechten Unterbauch gewandert haben. Sind, ja, okay. Also haben das sehr gut eingeleitet. Ich würde vielleicht sagen, Frau Stückemann berichtet, dass Sie seit 12 Stunden Abdominalschmerzen habe, die umbilikal begonnen haben, langsam umbilikal begonnen haben und dann im Verlaufe der Zeit in den rechten Unterbauch oder in die rechte Fossa iliaca, also rechter Unterbauch, gezogen sind. Der Schmerz wird als dumpf und erdrückend beschrieben, und auf der VHS-Skala mit Stärke 6. So kann man das vielleicht auch schreiben. Also umbilikal begonnen und dann in den Unterbauch gezogen, ja, von der Chronologie her. Ne? Ja, also das ist auf jeden Fall besser. Ja, aber das erste war auch schon gut. Danke. Also, wie Sie schon gesagt haben, die Schmerzen liegen bei 6 von 10 auf einer Schmerzskala. Und die Schmerzen verschlechtern sich, wenn man drückt, wenn man in den rechten Unterbauch drückt. Zu den Schmerzen begleitet Nausea. Ja, und die Schmerzen seien ohne Ausstrahlung. Das Ja. habe ich vergessen zu hinzufügen. Wir fragen also nach erbrochenen Herzstörungen wurden verneint, Sagen Hautveränderungen. Sie dann ruhig, oder sagen Sie ruhig, es besteht Nausea ohne Emesis. Nausea ohne Emesis, weil das ist oft immer ein Zusammenhang, ne? Dann wird gefragt, dann fragt der Oberarzt, hat die Patientin erbrochen? weil sie sagen, es besteht Nausea. Ja? Dann sagen sie Ja. ruhig, es besteht Nausea ohne Emesis. Dann hat man diesen Komplex abgehandelt. Ja? Gut, Ja. hat die Patientin Fieber? Ja, sie habe Fieber. Sie habe es vor 2 Stunden oral gemessen und hat es 38,3 Grad festgestellt. Okay. Und sie leidet seit gestern unter Inappetenz und schmerzbedingte Insomnie. Okay. Sonst ist die vegetative Anamnese unauffällig. Oder sagen Sie ruhig vielleicht noch mal bewusst dazu, unauffällige Miktion und unauffällige Defäkation. Oder letzter Stuhlgang vor ungefähr 18 Stunden und unauffällig ist bestimmt, oder Miktion unauffällig. Ja, als Ja. Ausdruck, dass Sie es auch gefragt haben. Ja, das ist gut. Ja, das ist ja spannend. Ja. Hat die Patientin chronische Erkrankungen? Ja, die Patientin leidet an einer Herzrhythmusstörung. Ja. Ja, ich denke, ein Fachbegriff, aber das Herzrhythmusstörung. Muss man nicht unbedingt sagen, das kann wer weiß was sein. Es gibt Sick-Sinus-Syndrome oder Sinus-Blockierungen oder Wolff-Parkinson-White oder was die Leute haben, die zu einer Synkope führen. Ja. Jedenfalls sagen Sie es ruhig, seit wann oder in welchem Alter das war. Also es sei festgestellt im Alter von 23 Jahren und sie habe deswegen einen Herzschrittmacher bekommen und seitdem ist alles okay bei ihr. Man kann sagen, aufgrund von Herzrhythmusstörungen mit Synkope, ja, sie ist ja Ja, synkopal gewesen, Synkop. mit Synkopen wurde ein Herzschrittmacher implantiert. Seitdem ist die Patientin beschwerdefrei. Ja? Ja, Was seitdem hat die sie ist sie. Patientin noch für chronische Erkrankungen? Und sie leidet auch an Fruktoseintoleranz. Okay, gut. Fruktoseintoleranz und es sei mit Diät behandelt. Okay. Dietisch. Es sei dietisch behandelt. Okay, gut. Danke. Ja, Frau Stückemann, bei Frau Stückemann wurde im Alter von 10 Jahren eine linksseitige Inguinalhernie-Operation wegen einer linksseitigen Inguinalhernie eine Operation durchgeführt worden. Ja, ob man kann auch sagen, eine Herniotomie Ja. durchgeführt. Das wäre noch mal das Komplette, aber das Operation ist in Ordnung wegen einer linksseitigen Inguinalhernie. Das war wichtig. Das haben Sie sehr gut gesagt. Okay. Okay, danke. Und im Alter von 20 Jahren sei bei Frau Stückemann wegen einer linksseitigen Sprunggelenkfraktur aufgrund von Fahrradunfall eine Operation durchgeführt worden. Ja, sie hat gesagt, der linke Außenknöchel, ja, das Ja, wäre wahrscheinlich Außenknöchel. eine distale Fibulafraktur in dem Bereich, also Ja, Sprunggelenk, OSG. Gut, und das Fibula. wurde auch mit Osteosynthese versorgt. Na? Ja, Osteosynthese Okay, versorgt, gut. Das Osteosynthese. haben wir. Können Sie noch mehr berichten über die Familie? Ja. Ja, ich möchte erst über die Noxen berichten. Sie Ja. sei nicht Raucherin und sie trinke gelegentlich Alkohol, also ungefähr 2 Gläser am Wochenende. Sie habe keinen Kontakt mit Drogen und sie treibe regelmäßig Sport. Also sie ist eine Sportlehrerin und ist als körperlich sie bewegt sich körperlich jeden Tag Gut. in der Schule. Ja. Okay. Und außerdem joggt sie. Sie sei vollständig geimpft und bis auf eine Spanien- und Italienreise sei die Reiseanamnese unauffällig. Der Vater von Frau Stöckermann sei im Alter von 66 Jahren an einem Myokardinfarktus gestorben. Und vorher habe er 10 Jahre lang an Prostatkarzinom gelitten. Und die Mutter sei, die Mutter leide an eine Ovariumkarzinom seit 3 Jahren und es wurde mit Operation und Chemotherapie behandelt. Okay. Und die Schwester leide an eine Hypothyreose. Okay, gut. Ja. Frau Stückemann sei verheiratet, habe eine gesunde Tochter und wie ich schon gesagt habe, sie arbeite als Sportlehrerin. Sie bekomme ihre Menstruation regelmäßig, aber sie habe ihre letzte Menstruation vor 7 Wochen bekommen und sie war noch nicht bei ihrem Frauenarzt, bei ihrem Gynäkologe, wegen dieser Station war Ja, sie nicht, ja. okay. Ja, aber Frau Stückmann hat gesagt, ich werde nächste Woche möchte ich gerne Ja, zur Gynäkologin. Ja, okay. ja, ja. Gut. Ja, das habe ich jetzt erstmal viele Informationen bekommen. Was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, also die anamnestischen Angaben also sprechen für eine Appendizitis. Und differenzialdiagnostisch kommen also eine Ovarialtorsion, vielleicht eine Cholezystitis, vielleicht Ileus und vielleicht eine Divertikulitis in Okay. Betracht. Divertikulitis würden wir wahrscheinlich eher im linken Unterbauch erwarten. Ja, Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ja. ist linke Seite, Mit ja. der Appendizitis bin ich einverstanden. Und gynäkologisch? Also Ovarialtorsion Ja. habe ich kommt in mein Betracht und Eventuell eine Extrauterin-Gravidität? ja, genau, eine Exzellenz-Gravität, ja. Ja, das würde ich eventuell Das auch sollte am ersten. differenziell an erster Stelle stehen. Ausbleibende Periode, vor 7 Wochen letzte Menstruation, zumindest unklar. Eine Kollegin hatte noch nach Fluor gefragt, Fluor genitalis, das liegt wohl nicht vor. Was dann manchmal ist ja eine Adnexitis vielleicht auch mit im Ja. Spiel. Dann gibt es vielleicht noch andere Begleitsymptome. Aber zumindest Verdacht auf Appendizitis natürlich. Da wird und Ja. natürlich an einen gynäkologischen Prozess. Ne? Das würde ich sagen, sind die beiden Hauptpunkte, die es jetzt abzuklären gilt. A, durch eine körperliche Untersuchung, vielleicht durch ein gynäkologisches Konsil. Je nachdem, wie die Klinik ausgestattet ist und natürlich letztendlich auch durch dann ergänzende Laboruntersuchungen bzw. Abdominalsonografie, klar. Gut, erstmal vielen Ja. Dank. Das haben Sie wieder sehr gut gemacht, finde ich. Sie haben das sehr strukturiert gefragt und ich habe Sie gut verstanden und Sie haben auch die Grammatik, denke ich, gut eingesetzt. Bei der Körpergröße brauchen Sie nicht sagen, sagen Sie ruhig entweder 1,68 Meter, 1,68 Meter, das ist gängig. Und Sie können auch sagen 168 Zentimeter groß, aber in Deutschland wird meist gesagt 1,68 Meter. Ja, das Ein ist Meter in achtsechzig. diesem Fall. Okay. Ja, Also Sie sind dazwischen gibt es kein Und. 1,68 Meter groß, ne? Aber sonst Okay. denke ich, haben Sie auch die Fachbegriffe sehr gut gebracht. Da kam es schon mal drauf an, ob Nausea oder Emesis oder Fructoseintoleranz, manche sagen Fructoseunverträglichkeit, das wäre die erworbene Fructose. Die Intoleranz ist ja oft angeboren bei Kindern leider. Da muss man gucken, aber Fructoseintoleranz ist in Ordnung, das kann man durchaus sagen. Myokardinfarkt, Prostatakarzinom, Ovarialkarzinom, Hypothyreose, diese Dinge haben Sie, denke ich, alle gut, ohne Probleme in Ihrem Repertoire. Das ist gut. Ja. Und wann ist Ja, jetzt Ihre Prüfung? Sie haben mir vielen das, glaube Dank. ich, Am Montag. Sie haben mir das, glaube ich, schon mal gesagt, ja. Ja, das ist die zweite Simulation mit Ihnen. Also der erste war eigentlich nicht so gut. Ich war nicht so konzentriert. Och, das fand ich schon. Und die ist wo, in Karlsruhe oder wo ist das? Ja, in Karlsruhe. In Karlsruhe. Irgendwas habe ich da noch in Erinnerung. Ja, Karlsruhe. Ja, und Gut. ja, am Montag. Ja, das werden Sie ganz, wenn Sie da so schön ruhig bleiben wie jetzt und dann haben Sie das drauf. Sie kriegen das gut hin. Ja? Vielen Dank Gut. mit Ihrer Hilfe. Ich würde jetzt sagen, viel Erfolg erstmal für Ihre Prüfung und bedanke mich bei den Teilnehmerinnen.